Sonderapplaus für Uwe Himbert. Hey! Das zum ersten Mal aufgeführt, wie hieß denn das noch? Hä? Wie hieß das noch, wo man damals war? Raschheit. Der hängt unten im Keller, den haben wir begrabt.